sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im September beginnen wir mit einem Interview zum Hambacher Forst und der sogenannten Kohlekommission, ehe wir uns der rassistischen Politik der BRD zuwenden, die wir als eine Grundlage für die Nazi-Aufmärsche und Hetzjagden in Chemnitz und Köthen sehen. Einerseits dem NSU-Prozess und andererseits dem Lagersystem, in dem Geflüchtete mehr und mehr entrechtet werden und Solidarität mit ihnen verhindert werden soll. Montag haben wir ein Interview mit Antje Grotus geführt. Sie ist von der Bürgerinitiative Bürger für Bür. Bür liegt direkt neben dem Hambacher Forst. Und Antje Grotus ist auch Mitglied in der Kohlekommission. Zunächst einmal setzen wir uns ein für den Erhalt der Lebensqualität hier bei uns vor Ort. Und die ist ja massiv gefährdet eben durch den näher rückenden Tagebau Hambach. Und wie ist da die aktuelle Situation bei euch? Die Situation ist sehr angespannt, weil hier an und um den Hambacher Forst alles als gefährlicher Ort ausgerufen wurde von der Polizei. Das heißt, man kommt nicht mehr ohne Personenkontrollen in diesen Wald hinein und hinaus. Man muss sich auf langwierige Untersuchungen oder Durchsuchungen einstellen von Rucksäcken, Personalausweis vorzeigen, man wird abgetastet. Das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man ja hier wohnt und diesen Wald eigentlich auch nutzt als Naherholungsgebiet und öfter sich dort aufhält. Und es gab jetzt mehrere größere Polizeiaktionen und daraufhin letztes Wochenende einen größeren Protest von 1000 Menschen. Wir hatten den Waldspaziergang von Michael Zubel und Eva Töller, die machen das ja schon seit 4 Jahren und haben jetzt gestern nicht nur den 14.000. sondern auch gleich den 15.000. Besucher sozusagen begrüßen können, weil viele Menschen sich einfach einsetzen für den Erhalt des Waldes und gestern waren noch unheimlich viele andere Menschen unterwegs, alleine bei dem Waldspaziergang waren wir, glaube ich, 1.124 Menschen und viele kamen aber auch noch außerhalb des Spaziergangs dazu. Alle möchten gerne damit auch mit ihrer Anwesenheit ein Zeichen der Solidarität setzen und auch für den Erhalt des Hambacher Waldes. Naja, man kann schon sagen, dass hier das Rheinische Braunkohlenrevier mit seinen Kraftwerken von RWE der CO2-Hotspot ist in Deutschland. Hier werden ungemein viele CO2-Emissionen emittiert und es gibt auch Untersuchungen, auch wissenschaftlich fundiert sozusagen, die eben sagen, dass 3/4 der Kohlevorräte, die hier noch in der Erde liegen, zum Abbau vorgesehen sind, dass die in der Erde bleiben müssen, wenn wir überhaupt noch unsere Klimaziele erreichen wollen. Und dazu gehört eben auch die Kohle, die unter dem Hambacher Wald liegt. Und das bedeutet einfach, der Hambacher Forst darf nicht gefällt werden, weil sonst sämtliche CO2-Ziele, Klimaziele der Bundesregierung Makulatur sind im Endeffekt. Naja, da gehört jetzt, glaube ich, noch mehr dazu, aber wenn man es auf einen kurzen Nenner bringen will, kann man das sicherlich so sagen. Es ist ja nicht nur der Hambacher Wald hier in Gefahr, der für uns nicht nur so ein Naturrefugium ist, in das wir uns zurückziehen können, sondern ja auch noch ein Schutz für alle, die bei uns hier im Dorf liegen, vor den herannahenden Tagebau. Aber es geht ja auch noch um 5 Dörfer, die noch umgesiedelt werden sollen am Tagebau Garzweiler. Da vertreibt man ja noch Menschen aus ihrem Zuhause und ihrer Heimat und will die zwangsenteignen und zwangsumsiedeln. Auch das, finde ich, darf einfach im Jahr 2018, wo wir über einen Kohleausstieg reden, nicht mehr passieren. Über diesen Kohleausstieg wird auch in einer Kommission gesprochen und bei dieser Kommission bist du auch dabei. Ja, die sogenannte Kommission heißt im Klartext in der Originalbezeichnung Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Da wurden 31 Menschen hineinberufen, unter anderem ich als Vertreterin hier der Region im Rheinischen Revier und der betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen. Und wir haben die Aufgabe, unter anderem ein Enddatum für die Kohleverstromung zu finden. Wir sollen uns auch darum bemühen, die Klimaziele 2020 noch zu erreichen oder diese große Lücke, die wir in Deutschland noch haben, eben zu schließen. Und wir kümmern uns natürlich auch um das Thema Strukturwandel. Das heißt, wenn die Kohle geht, was kann stattdessen einfach hier in die Region kommen? Wir sprechen viel darüber, den Kohleausstieg sozialverträglich zu gestalten. Wenn man das aber sicherstellen will, dann müssen gleichberechtigt neben den Interessen der im Kohlesektor Beschäftigten auch die Interessen von uns Tagebaubetroffenen vertreten werden. Denn für uns waren ja Kohleförderung und Verstromung noch nie sozialverträglich. Und das gilt nicht nur für uns Betroffene hier vor Ort, die wir gezwungen werden, für den Abbau von Kohle unsere Heimat, unseren Lebensmittelpunkt, unser Eigentum und auch unsere Lebensqualität aufzugeben, sondern es betrifft ja auch weltweit Millionen von Menschen, die ihre Existenzgrundlagen verlieren durch die Klimakrise oder eben aber auch in den zunehmenden Extremwetterereignissen, wie zum Beispiel in Wirbelstürmen, ums Leben kommen. Und das muss man einfach auch mit im Auge haben, was die Folge ist von weiterer Braunkohleverstromung, die die Klimakrise ja immer weiter anheizt. Wie viele Treffen gab es da bisher und wie verhaltet ihr euch zum Hambacher Forst? Also es gab schon mehrere Sitzungen, 3 Plenumssitzungen und 2 Arbeitsgruppentreffen. Wenn man daran interessiert ist, kann man darüber auch immer nachlesen, weil die 4 Vorsitzenden immer eine Pressemitteilung veröffentlichen zu den Sitzungen und dazu, was dort stattgefunden hat. Das findet man auf der Seite des Wirtschaftsministeriums wieder. Für mich ist es extrem schwierig. Ich finde, die Diskussion um die Abholzung des Hambacher Waldes belastet die Arbeit in der Kommission schon sehr. Ich bin nämlich auch schon damit angetreten, dass ich gesagt habe, während wir dort verhandeln, dürfen ja keine Fakten geschaffen werden. Zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist es ja so, dass wenn man das Ganze ja noch immer weiter rauszögert, das natürlich vielleicht im Interesse der Kohlelobby sein könnte. Zum anderen kann man auch nicht von mir erwarten, man hat mich berufen in diese Kohlekommission, also die Bundesregierung hat mich berufen und kennt ja meine Haltung und hat mich wahrscheinlich auch berufen wegen meines Engagements für den Erhalt des Hambacher Waldes. Und da kann ja nun niemand erwarten, dass ich meine Haltung sozusagen am Eingang zum Wirtschaftsministerium, dort wo wir meist zusammensitzen und uns austauschen, abgebe. Und es gibt aber viele Umweltschutzverbände, die möchten einfach auch nicht, dass der Hambacher Wald gerodet wird und setzen sich für den Erhalt dieses Waldes ein. Und deswegen möchten wir gern, dass es ein Moratorium gibt, bis jetzt endlich klar ist, wie der Kohleausstieg gestaltet wird. Und dann haben alle Klarheit, wohin die Reise sozusagen gehen wird mit der Kohle. Oder ohne die Kohle, besser gesagt. Ja. Der BUND und du oder ihr habt gesagt, ihr steigt aus der Kohlekommission aus, wenn der Wald gerodet wird, ne? Nein, so haben wir das nie gesagt. Okay. So würde ich das auch nie sagen. Natürlich hat das, wenn gerodet wird, das Potenzial, dass es unsere Mitarbeit in der Kommission ernsthaft gefährdet. Ich sehe mich ja eben auch in der Verantwortung, eben auch für die Menschen am Tagebau Garzweiler, die nicht mehr ihre Zuhause verlassen wollen, zu sprechen. Und von daher wäre es natürlich schwierig, dann die Stimme, die man hat, einfach aufzugeben. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn das und das passiert, dann mache ich das und das oder dann trete ich aus der Kommission aus. Ich bin dort angetreten, um konstruktiv auch an Lösungen dort mitzuarbeiten, einen Konsens zu finden und zu erarbeiten, wie wir jetzt möglichst schnell aus der Kohle aussteigen können, damit wir die Klimaziele erreichen und unsere Lebensgrundlagen erhalten können. Und wenn immer es irgendwelche Gründe geben wird, die meine Mitarbeit in Frage stellen, dann werde ich das auch nicht alleine entscheiden, sondern auch mit dem breiten Bündnis, mit dem ich ja hier vor Ort zusammenarbeite. gibt jetzt ein Abholzungsmoratorium bis zum 14.10. Ja, das kann man vielleicht nicht so als Moratorium bezeichnen. Das ist eine sogenannte Stillhalteerklärung von RWE. Es ist eine Klage des BUND Nordrhein-Westfalen auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einer Klage des BUND anhängig beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Und dort hat das Gericht eben RWE aufgefordert, jetzt sozusagen so eine Stillhalteerklärung zu unterzeichnen, damit eben da keine Fakten geschaffen werden, bis das Gericht in Ruhe über diese Klage entschieden hat. Und dieses Stillhalteabkommen gilt jetzt erstmal bis zum 14. Oktober. Wie weit könnt ihr in dieser Kohlekommission bis zum 14. Oktober kommen? Wir haben ja den Auftrag, zum Oktober Vorschläge zu unterbreiten, schon mal zu dem Thema, wie wir uns das vorstellen, wie der Strukturwandel gestaltet werden kann, weiterhin, der ja schon auch im vollen Gange ist. Denn viele Kohlekumpel haben ja in den letzten Jahren, also Zehntausende schon seit den 1990er Jahren, ihren Arbeitsplatz verloren. Daran sind ja schuld vor allen Dingen eine ganze Reihe unternehmerischer Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen der großen Energiekonzerne, die immer starr an diesem Auslaufmodell Braunkohle festgehalten haben und dadurch sozusagen jetzt die verbliebenen Mitarbeiter Arbeitsplätze in Gefahr gebracht haben. Das müssen die Mitarbeiter jetzt ausbaden. Da arbeiten wir daran. Bis zur nächsten Klimaverhandlung im Dezember sollen wir einen Plan dann auch vorlegen, wie wir uns vorstellen, wie wir die Klimaziele noch erreichen können. Diese Kommissionen haben immer so ein Verschwiegenheits... Ja, wie nennt sich das eigentlich? Also du darfst nicht öffentlich berichten, was ihr besprecht, oder? Wir haben gemeinsam miteinander Vertraulichkeit vereinbart in unseren Gesprächen, was ich auch durchaus sinnvoll finde, weil ich dann ja auch nicht irgendwie am nächsten Tag irgendwie ein falsches Zitat von mir bei diesen Besprechungen lesen möchte in irgendeiner Boulevardzeitung, sodass man einen geschützten Raum hat, um zu sprechen. Das macht sicherlich durchaus Sinn. Es gibt aber auch natürlich Kritiker, die sagen, das ist ja gar nicht transparent, was ihr dort macht. Dafür gibt es, wie gesagt, diese Pressemitteilungen, die da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen sollen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es gibt ja auch schon genug Informationen, die von wem auch immer sozusagen geleakt wurden und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Ja, aber es erschwert natürlich mit deinem politischen Umfeld die Koordination, ne? Jeder hat ja auch einen Begleiter in dieser Kommission und sicherlich ist es so, dass man natürlich ganz gut darüber sprechen kann, was man selber in dieser Kommission beiträgt, wie man sich selber äußert. Das kann, glaube ich, niemand verbieten. Aber ich glaube, was entscheidend ist, dass man halt auch nicht ausplaudert, wie darauf reagiert wird oder wie das kommentiert wird oder wie Dinge, die man selber beiträgt, Wortbeiträge, wie die diskutiert werden. Ich glaube, das ist eher das, worum es geht. Jetzt als so ganz normaler Mensch, der nicht in der Kohlekommission ist, wie kann da Druck ausgeübt werden, dass ein Ausstieg aus der Braunkohle stattfindet und der Hambacher Forst nicht abgeholzt wird? Naja, öffentlicher Druck mit Solidaritätsbekundungen, Demonstrationen, Solidaritätskonzerten ist natürlich immer sinnvoll. Man kann natürlich auch oft an die Vernunft von RWE appellieren oder man kann die Politiker auffordern, sich entsprechend auch zu äußern. Denn hier geht es ja auch darum, dass es einen breiten gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Bürgerprotest gibt gegen die Abholzung. Und wir eigentlich gerne auch möchten, dass eben auch diese Bürger auch von der nordrhein-westfälischen Landesregierung gehört werden. Dass man nicht einseitig nur die Interessen von einem großen Energiekonzern wie RWE vertritt. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man versuchen kann, sich dort auch Gehör zu verschaffen. Ein tolles Zeichen, was man natürlich immer setzen kann, ist zum Beispiel den Stromanbieter zu wechseln. Jeder, der noch seinen Strom von dem Energiekonzern RWE bezieht, der den Hambacher Wald jetzt vernichten will, kann ja ein Zeichen setzen, indem er sagt, nee, also das möchte ich nicht, dass da noch für Kohle ein Wald abgeholzt wird. Das Geschäftsmodell unterstütze ich zumindest mit meinem Geld nicht mehr und deswegen wechsle ich jetzt den Stromanbieter. Im gleich folgenden zweiten Teil des Interviews mit Antje von Bührer für Bühr wird es gehen um die Gefahrengebiete, die jetzt am Hambacher Forst entstanden sind, dank Polizei, und um kommende Proteste. Nun folgt der zweite Teil des Interviews zum Hambacher Forst mit Antje von Bührer für Bühr. Es gab ja jetzt mehrere größere Polizeiaktionen. Was passiert ist, dass RWE eigentlich vor einigen Wochen und weit vor Beginn der offiziellen Rodungssaison, die beginnt ja am 1. Oktober, jetzt verkündet hat, mit rodungsvorbereitenden Maßnahmen beginnen zu wollen, was ja so auch diese ganze Empörungswelle so ein bisschen ausgelöst hat, muss ich sagen, ne? Und trotz dieser großen öffentlichen Empörung und sehr, sehr vieler Appelle, unter anderem ja auch von der Umweltministerin, von Umweltverbänden bis hin zur Gewerkschaft der Polizei und des Verdi-Landesvorstands hier in Nordrhein-Westfalen, hat RWE immer wieder bekräftigt, an diesen Abholz- und Zerstörungsplänen festhalten zu wollen. Und so war es auch so, dass in der letzten Woche, so an anderthalb Tagen, RWE-Trupps, würde ich es mal nennen, unter den Augen der Polizei, im Wald wertvolle Bodenstrukturen zerstört haben. Also da wurden liebevoll gebaute Infohäuschen zerstört, Küchen und Schlafplätze von Menschen, Traversen, also Seilverbindungen zwischen den Baumhäusern wurden gekappt, auch ein Baumhaus, das sich relativ nah am Boden befand, wurde abgerissen. Und das hieß dann sozusagen in der offiziellen Twitter-Meldung der Polizei Aachen, Müll und Unrat entsorgen. Es ist schon sehr kritisiert worden, weil das natürlich weit mehr war als Müll und Unrat entsorgen, was da stattgefunden hat. Man muss auch wissen, solche Einsätze sind immer begleitet von großen Maschinen, die dann in den Wald fahren und damit ja auch den wertvollen und schützenswerten Wald schädigen, indem sie mitten durch den Wald fahren und dann den Boden verdichten und auch Äste, Bäume und Sträucher mitreißen. Ne? Besonders kritisiere ich persönlich, dass diese große Vernichtungsmaschinerie, die RWE zu einem Zeitpunkt in Gang gesetzt hat, als das Unternehmen eigentlich schon von der Aufforderung des OVG Münster zu einem Stillhalteabkommen gewusst haben muss. Und das finde ich einfach verantwortungslos gegenüber Mensch und Natur und zeugt meiner Meinung nach von absolut destruktivem Charakter. Die Rodung bis auf den 14.10. aufzuschieben, heißt natürlich nicht, die Baumhäuser stillzulassen bis dahin, ne? Genau, das stimmt, aber wir wissen alle, der Wald ist so schützenswert und man sollte den jetzt nicht schaden, vor allen Dingen auch nicht vor dem 1. Oktober, weil das ist ja genau das, warum Rodungen jetzt untersagt sind, weil sich ja noch viele Tiere in den Bäumen auch befinden und der Wald ist ja naturschutzfachlich auch zu schützen, weil er unter eine europäische Naturschutzrichtlinie fällt, dafür streitet auch der Bund NRW, dass das so ist. Und deswegen sollte man eigentlich in der Zeit jetzt auch keine Eingriffe in den Wald machen, die ihm Schaden zufügen können. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch der Punkt, dass natürlich die Situation schon so ein bisschen aufgeheizt ist. Die Menschen stehen hier und möchten den Wald retten. Die Polizei kommt mit RWE in den Wald mit der Absicht, die Menschen, die auf den Baumhäusern sitzen, aus dem Weg zu schaffen, damit der Weg frei ist für diese Harvester-Maschinen, die im Sekundentakt ja die wertvollen und hunderte Jahre alten Bäume kappen sollen. Und das ist eben da wirklich die Frage, wenn diese Rodungen vor Gericht überhaupt nicht erlaubt werden, muss man dann jetzt noch eskalieren. Und mir ist ein großes Anliegen oder uns allen, dass wir eine friedliche Lösung für diesen Wald finden. Das heißt, dass er bestehen bleibt und auch in den Auseinandersetzungen darum auch keine Menschen zu Schaden kommen. Das ist uns sehr wichtig. RWE kann ja sagen, ja, dem Wald tun wir ja nichts, aber die Leute schaffen wir schon mal raus im Vorhinein. Ja, aber man muss einfach wissen, dass jedwede sogenannte Räumung mit diesem großen Fahrzeug einfach einer Rodung gleichkommt, auch wenn nicht großflächig Bäume gefällt werden. Das muss man einfach wissen. Du würdest das einfach zusammendenken, den Weiterbestand der Baumhäuser und den Weiterbestand des Waldes. Ja, weil eine Räumung bedeutet immer auch Rodung. Wenn man jetzt die Baumhäuser räumen will, dann geht das nur mit noch größeren Maschinen, die in den Wald müssen und darunter leidet der Wald noch viel mehr. Und das wollen ja alle nicht, die diesen Wald erhalten möchten. Wie die Dinge jetzt gerade sich weiterentwickeln, weiß ich jetzt nicht, muss ich sagen. Allerdings muss man ja sagen, dass durch entsprechend vor dem Wochenende lancierte Meldungen über irgendwelche Tunnelsysteme eine unheimliche Stimmungsmache gemacht wird hier. Leider von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise seitens irgendeines Polizisten, der da im Auftrag von wem auch immer solche Fake News produziert hat und mit Kriegsrhetorik versucht jetzt, das zu legitimieren, dass es Eingriffe im Sinne von Räumungen und Polizeieinsätzen in diesen Wald gibt. Und das geht meiner Meinung nach nicht. Da würden dann Bilder präsentiert von Tunnelsystemen, die es gerade aktuell gar nicht gibt. Die Bilder stammen aus dem Jahr 2012 und diese Tunnelsysteme wurden dann auch noch verglichen mit Tunnelsystem aus dem Vietnamkrieg. Da wurde wirklich von Schützengräben wurde gesprochen, von unterirdischen Tunneln, wo irgendwelche Aktivisten durch in den Wald geschleust werden oder wo Waffenlager sind. Und ich muss sagen, das ist eine unsägliche Stimmungsmache und Kriegsrhetorik, die wir hier als Anwohner nicht haben möchten. Und jetzt glücklicherweise ist ja auch alles sozusagen rausgekommen, dass da ein Journalist leider nur sehr, sehr schlecht wohl recherchiert hatte. Und Tunnel zu finden ist das eine, aber was man dann daraus macht, ist das andere. Und das erfüllt uns gerade eben hier mit sehr, sehr großer Sorge. Eure Sorgen sind wahrscheinlich nicht geringer geworden durch ein Fahrzeug, das ihr verloren habt. Das hat uns alle sehr, sehr berührt. Hier bei mir direkt um die Ecke war unser Bündnismobil geparkt. Das ist ein altes Feuerwehrauto gewesen, was hier so das Bündnis gegen Braunkohle, alle verschiedenen Gruppen, die das benötigten, genutzt haben. Wir sind damit auf Demos gefahren, haben da oben drauf gesessen und die Fahnen vom Hambacher Wald geschwenkt, ein ziemlicher Hingucker. Das hatten wir den Menschen, die jetzt eine Mahnwache eingerichtet haben, zur Verfügung gestellt, damit die immer es ein bisschen leichter haben, da ihr Material reinzupacken und morgens auch wieder auszubauen. Und das ist am vorletzten Wochenende hier ausgebrannt und auch, wie gesagt, komplett verbrannt mit allen Dingen, die wir auch dort drin hatten, Banner, Lautsprecheranlagen, Flyern und was man sonst noch so alles in so einem Bündnismobil einfach hat. Das war schon ein herber Schlag und weil dieses Bündnismobil schon in sozialen Netzwerken der Gegenseite sehr umstritten war, müssen wir leider auch von Brandstiftung ausgehen. Die Polizei hat jetzt Bühr und weitere Orte und den Hambacher Forst und die Wiese direkt am Hambacher Forst zum Gefahrengebiet erklärt. Leider kann ich selbst als Bürgerin, die ich hier wohne, immer noch nicht genau sagen, wo das Gefahrengebiet denn eigentlich ist, weil leider die Polizei diese Karte nicht zeigt. Es ist ein bisschen schwierig auch, auch wenn man Besuch kommt, den man ja sagen will, auf was er sich hier einzustellen hat, dass Einsatzkräfte vor Ort das zum Teil auch gar nicht wissen, dass sie aus anderen Städten kommen, sich hier auch gar nicht auskennen mit den Verhältnissen vor Ort. Das ist gerade ungemein schwierig. Da fehlt eigentlich so die notwendige Transparenz für uns. Wo ist der gefährliche Ort? Wo beginnt er? Wo endet er? Und was ist eigentlich innerhalb dieses gefährlichen Ortes erlaubt und was eigentlich nicht? Das ist so ein bisschen die Herausforderung oder das Problem, vor dem wir gerade stehen. Die Polizei hat in einem gefährlichen Ort, so habe ich es mir zumindest erklären lassen, wohl das Recht, Personenkontrollen zu machen. Also das heißt, man muss sich ausweisen können, man muss lassen, dass Gepäck, Rucksack, Auto, was auch immer durchsucht wird und man muss sich auch sozusagen abtasten lassen. Und wenn man versehentlich in diesen gefährlichen Ort kommt, weil es ist ja nirgendwo ersichtlich, wo der beginnt. Also man lässt uns ja praktisch aus dem Dorf in Richtung Wald gehen und plötzlich heißt es, jetzt bist du in diesem Gebiet und das hat übrigens da hinten schon angefangen. Und wenn man dann zufällig keinen Personalausweis da mit hat, muss man zum Beispiel damit rechnen, dass man nach Aachen zum Polizeipräsidium in die Gefangenen-Sammelstelle gebracht wird, was ich so ziemlich unglaublich finde. Kommende Aktionen sind eben diese Waldspaziergänge, dann so ein Pflanztermin gibt es nächstes Wochenende. Was ist denn sonst noch so geplant? Wir haben im Moment ja diese Mahnwache, die immer ein toller Anlaufpunkt ist, wo man sich informieren kann. Und die Wochenenden sind eigentlich immer voll mit Angeboten für einen bunten und kreativen Protest. Am kommenden Wochenende findet diese Aktion Aufbäumen statt, also so eine Neupflanz- oder Aufforstungsaktion im Hambacher Wald. Das findet wahrscheinlich im Anschluss oder auch im Rahmen des Waldspazierganges statt oder damit gemeinsam, das müssen wir schauen, dass sich das so ein bisschen auch ergänzt. Danach an dem Wochenende wird es auch einen Waldspaziergang geben, den gibt es jetzt an jedem Sonntag, der startet immer um 11.30 Uhr und der ist sehr informativ, ein naturkundlicher, aber auch mittlerweile sehr politischer Spaziergang, weil wir natürlich auch die Baumhäuser besuchen und auch in Kontakt treten mit den Waldschützerinnen und Schützern. Und danach, wie am Wochenende, gibt es noch viele kirchliche Akteure, die hier sehr, sehr aktiv sind. Und es gibt bei uns im Aachener Dom, hier der Hambacher Wald liegt ja zwischen Köln und Aachen, um das mal so ein bisschen zu verorten, da gibt es ein sogenanntes Friedenskreuz und das wird immer dorthin getragen, wo gerade Konflikte stattfinden. Und dieses Friedenskreuz wird der Katholikenrat der Region Düren am übernächsten Sonntag in diesen Hambacher Wald auch tragen. Der BND hat ein Grundstück hier erworben, ist da jetzt auch zwangsenteignet worden, darf diese Wiese aber noch nützen. Da wollen die Grünen wohl ihren Landesparteitag abhalten am ersten Wochenende im Oktober. Und am zweiten Wochenende im Oktober, genau am 14.10., soll eine Großdemo hier nochmal stattfinden für den Erhalt des Waldes, wo auch jeder herzlich eingeladen ist, dorthin zu kommen. Und alle Menschen sind herzlich eingeladen, in den Wald zu kommen, Lebensmittel mitzubringen, Wasser mitzubringen und dort ihre Solidarität zu bekunden. Und zwar auch nicht nur an den Wochenenden, wenn es diese größeren Aktionen gibt, sondern auch unter der Woche ist Besuch immer sehr, sehr gern gesehen im Hambacher Wald. Weitere Infos zum Hambacher Forst findet ihr unter hambacherforst.org und unter Bührer für Bühr, auch alles zusammengeschrieben.de, wobei Bühr mit B-U-I-R geschrieben wird. Vom Hambacher Forst kommen wir mit unserem ersten Artikel zu der rassistischen Politik der BRD, zum NSU-Komplex, und zwar ein Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik im September. Und der Artikel heißt NSU-Prozess, alle Fragen offen. Der NSU-Prozess ist beendet. Beate Zschäpe und ihre Unterstützer wurden schuldig gesprochen. Aber ist die Mordserie der Rechtsterroristen damit restlos aufgeklärt? Das bezweifelt der Rechtsanwalt Mehmet Daimergüder, der im Prozess die Nebenklage vertrat. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck. Es war eine beeindruckende Ansprache, die Angela Merkel am 23. Februar 2012 vor den und für die Angehörigen jener Menschen hielt, deren Liebste, Väter, Ehemänner, Lebensgefährten, Söhne, Töchter, Brüder mutmaßlich von NSU-Mördern aus dem Leben gerissen wurden. Nur wenige Wochen zuvor war bekannt geworden, dass die 9 migrantischen Kleinunternehmer nicht Opfer einer lediglich in den Köpfen von Polizeibeamten existierenden Türkenmafia, sondern Opfer von deutschen Rassisten geworden waren. Die Polizistin Michael Kiesewetter fiel nicht Zigeunern oder Negern zum Opfer, wie in Polizeiakten spekuliert wurde, sondern Deutschen aus dem Osten unseres Landes. Ja, unsere Bundeskanzlerin hielt eine beeindruckende Rede voller Mitgefühl und Anteilnahme. Jeder, der diese Rede hörte, fasste wieder Vertrauen, nicht nur in die Regierungschefin, sondern insgesamt in Deutschland. Merkels Worte waren klar und das Versprechen der Aufklärung eindeutig. Was aber ist aus diesem Versprechen geworden? Jetzt mehr als 6 Jahre später, da das Urteil im NSU-Prozess gesprochen wurde. Das Versprechen wurde zwar gegeben, aber eingehalten wurde es nicht. Denn die Morde wurden nicht lückenlos aufgeklärt und die Helfershelfer und Hintermänner des NSU laufen noch immer frei herum. Die zuständigen Behörden in Bund und Ländern haben nicht mit Hochdruck an der Aufklärung gearbeitet. Manche Behörden haben stattdessen schamlos das Gegenteil praktiziert, Akten vernichtet, Aussagengenehmigungen verweigert und Zeugen nicht benannt. Schon frühzeitig erklärte die Generalbundesanwaltschaft den NSU-Komplex für ausermittelt. Doch diese Feststellung wurde bereits in den ersten Tagen des Prozesses eindrucksvoll als das entlarvt, was sie ist. lediglich eine kühne Behauptung. So berichtete der Angeklagte Carsten S. in seiner Einlassung von einem dritten Bombenanschlag des NSU, von dem bis dahin niemand gewusst hatte. Eine von einem Türken geführte Gaststätte in Nürnberg war das Ziel des sogenannten Taschenlampenanschlages geworden. Hätte Carsten S. geschwiegen, noch immer würde die Staatsanwaltschaft Nürnberg den türkischstämmigen Angestellten, der die Bombe gefunden hatte und dabei verletzt worden war, der Tat verdächtigen. Niemand war so naiv zu glauben, dass dieses Verfahren alle Fragen beantworten würde oder dass gar am Ende die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ans Tageslicht käme. Nicht nach all den Jahren, die vergangen sind, und nicht nach all den Akten, die zum Verschwinden gebracht wurden. Wahrheit ist ein mächtiges Wort, offenbar zu mächtig für das NSU-Verfahren. Alle Nebenkläger, wie meine Mandantschaft, erwarteten aber zu Recht, dass der im Gerichtssaal versammelte Staat in Form dieses Strafsenats und in Form der Generalbundesanwaltschaft alles tun würde, um sich der Wahrheit wenigstens anzunähern. Es musste darum gehen, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen, so dass am Ende die Opfer des NSU das Gefühl bekommen hätten, der Staat, nein, unser Staat hat alles gegeben, er hat es versucht, so gut es eben geht. Es macht für alle Betroffenen einen Unterschied, wie zwischen Himmel und Erde, ob der Staat aufrichtig nach der Wahrheit geforscht hat und gescheitert ist, oder ob er scheiterte, ohne sich auch nur bemüht zu haben oder gar scheitern wollte. Manche mögen argumentieren, dass dies spitzfindig sei, dass es am Ende egal sei, warum der Staat gescheitert ist. Aber das stimmt nicht. Für viele Opferangehörige hängt von dieser Unterscheidung die Frage ab, ob sie in der Nacht Schlaf finden oder nicht, ob sie diesem Land Vertrauen schenken können oder nicht, ob sie im Leben Frieden finden oder nicht. Dieser Friede bleibt ihnen bislang verwehrt. Dies gilt umso mehr, weil der Staat jene Zustände schuf, welche die Morde begünstigten. Er pumpte über Jahrzehnte Millionen Mark und Euro über seine V-Leute in die Neonazi-Szene. Er hielt über führende Neonazis wie Timo Brandt vom Thüringer Heimatschutz eine schützende Hand und bewahrte sie vor Strafverfolgung. Es war dieser Staat, der die Mordserie in ihren Anfängen nicht gestoppt hatte, weil er mit einer rassistischen Brille deutsche Tatverdächtige ignorierte und migrantische Opfer kriminalisierte. Es war dieser Staat, der nach der Selbstenttarnung des NSU eben nicht alles in seiner Macht Stehende getan hatte, um aufzuklären. Unter diesen Umständen haben die Nebenkläger und wir als deren Anwälte erwartet, dass dieser Senat das gesamte Tatgeschehen inklusive der staatlichen Rolle zur Sprache bringt und aufklärt. Das aber hat er nicht getan. Neonazis traten im Dutzend an und logen erkennbar von der ersten bis zur letzten Minute. Konsequenzen hatte dies für niemanden. Der Zusammenhalt in der Neonazi-Szene funktioniert offenbar. Man spricht miteinander, man chattet in WhatsApp-Gruppen und auf Facebook-Listen. Die ersten Neonazi-Zeugen konnten der Szene stolz berichten, wie sie einen Staatsschutzsenat an einem Oberlandgericht ganz offen an der Nase herumführen durften, ohne dass Ordnungsmittel verhängt worden wären. Von diesem Gericht hatte niemand etwas zu befürchten. Es überrascht dann auch nicht, dass diese Auftritte dieses im Kern feigen Haufens immer dreister wurden. Der ohrenbetäubende Jubel der Neonazis im Gerichtssaal, als das milde Urteil von 2,5 Jahren gegen André Eminger verkündet wurde, bildete da nur den traurigen Höhepunkt. Eminger war der engste Unterstützer von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt während ihrer Zeit im Untergrund gewesen. Die Versäumnisse des Senats gingen jedoch weiter. Zahlreiche Beweisanträge der Nebenklage lehnte das Gericht ab. Zeugen wurden nicht geladen, Akten nicht beigezogen und das immer wieder. Das Resultat dieser Vermeidungsstrategie wirft einen tiefen Schatten auf dieses Verfahren. So konnte nicht geklärt werden, welches Ausmaß der NSU wirklich hat. Wie groß ist das Neonazi-Netzwerk? Welche Rolle spielten Verfassungsschutzbehörden beim Aufbau der Neonazi-Szene? Was wussten V-Leute und in der Folge die Verfassungsschutzbehörden über den Verbleib und das Handeln des Trios und seiner Unterstützer? Und wenn es denn bloß Unterstützer waren? Warum wurden deutschlandweit Akten zerstört? Wie konnte es passieren, dass unter den Augen des Staates eine kriminelle Neonazi-Szene entstand? Oder war dies zum Teil gerade deswegen möglich, weil es unter den Augen des Staates geschah? Wenn der NSU wirklich ausermittelt ist, wie es die Bundesanwaltschaft behauptet, warum wissen wir dann bis heute nicht, aus welchen Gründen die junge Polizeibeamtin Michel Kiesewetter wirklich sterben musste? Wer hat die Bombe in dem Lebensmittelgeschäft einer iranischstämmigen Familie in der Kölner Propsteigasse deponiert? Die Personenbeschreibungen von 2 Zeugen passen weder auf Mundlos noch auf Bönhardt. Was wussten die verschiedenen Verfassungsschutzbehörden? Die Neonazi-Szene in Thüringen war und ist durchsetzt von V-Männern. Und da will wirklich niemand mitbekommen haben, wo das Trio steckte und was es trieb? Was machte der Verfassungsschutzbeamte Andreas Temme am Tatort, als der junge Halit Yozgat in seinem Internetcafé ermordet wurde? Warum tauchte er unter, anstatt sich als Zeuge bei der Polizei zu melden? Wie kann es sein, dass Neonazis als Zeugen vor Gericht erscheinen und von Anwälten begleitet werden, die vom Verfassungsschutz empfohlen und bezahlt werden? Wie ist es möglich, dass die Forderung der Nebenklage, solche Anwälte zu entlassen und anderen tatsächlich für die Mandanten arbeitenden Rechtsbeistand beizuordnen, von der Bundesanwaltschaft abgelehnt wird? Und zwar mit der Begründung, es sei alles in bester Ordnung. Sehen so die deutschen Behörden aus, die im merkelschen Sinne mit Hochdruck an der Aufklärung arbeiten? Das sind alles noch immer offene Fragen, die nicht nur die unmittelbar Betroffenen interessieren sollten, sondern Fragen, die uns alle angehen. Erst neulich habe ich mir die Rede unserer Bundeskanzlerin noch einmal angeschaut. Dabei sind mir Dinge aufgefallen, die ich damals nicht bemerkt habe. Genauer gesagt, nicht das, was sie sagte, fiel mir auf, sondern das, was fehlte. Zwar erwähnte sie, dass die meisten Opfer aus der Türkei stammen, sie sagte aber nicht, dass die meisten Opfer Türken und Muslime waren. Theo Bulgarides, einer der neuen migrantischen Opfer des NSU, musste vermutlich sterben, weil die Täter ihn für türkischstämmig hielten. Wieso sagte die Bundeskanzlerin nicht klipp und klar, dass neue Menschen ihr Leben verloren, weil manche in Deutschland einen Hass auf Muslime und Türken haben? Es wurden keine Italiener oder Spanier umgebracht, sondern Türken. Viele Migranten leben in Deutschland, aber wir Türken sind zumeist auch Muslime. Das unterscheidet uns. Sprach Merkel nicht über diesen Umstand, weil sie Sorge hatte, sich eingestehen zu müssen, dass der Hass gegen Muslime und Türken nicht geringer, sondern in den letzten Jahren sogar größer geworden ist? Dass dieser Hass nicht nur in den kalten Herzen von Neonazis schlummert, sondern mitunter auch tief in der Mitte unserer Gesellschaft zu finden ist? Jeder Neonazis ist islamophob, antisemitisch und rassistisch, aber nicht jeder Rassist, Antisemit und Muslimhasser ist ein Nazi. Wir machen es uns zu einfach, wenn wir mit Abscheu über Neonazis sprechen, dabei aber über Thilo Sarrazin und gesellschaftlich akzeptiertes rassistisches Denken, für den dieser Name dank seiner brandstiftenden Bücher steht, schweigen wollen. Nein, es reicht nicht aus, über Neonazis zu sprechen. Wir müssen auch über uns sprechen, über die Art und Weise, wie wir über andere Menschen reden und urteilen. Wir müssen über unseren Rassismus, über unseren Antisemitismus, über unseren Sexismus und über unsere Homophobie sprechen, die sich in unserem Denken eingenistet haben und unser Handeln bestimmen und wie wir als ganz normal empfinden. In Brechts »Der gute Mensch von Seezu an« heißt es am Schluss, »Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen«. Den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ja, der Vorhang im NSU-Verfahren ist gefallen, aber die Suche nach Antworten wird weitergehen. Die juristische Aufklärung des NSU-Komplexes endet nicht im Saal 100 im Oberlandesgericht München. Wir werden mittels einer Staatshaftungsklage weiter nach Antworten suchen, wenn nötig bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der NSU-Komplex hatte unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Zumindest für einige kurze Tage im Herbst des Jahres 2011. Würde, Freiheit, Gleichheit, es waren auch die fundamentalen Werte unseres Landes, die von den Kugeln des NSU durchlöchert wurden. Wir alle sind aufgerufen, diese Werte zu verteidigen, jeden Tag, im Kleinen wie im Großen. Daher mein Appell, übernehmen wir Verantwortung. Für uns, für unser Land, für unseren Staat und seine Organe, auch für deren Fehler und Unzulänglichkeiten. Dazu gehört auch, nicht so zu tun, als sei der NSU Geschichte, als wären alle Rätsel gelöst und alle Fragen beantwortet, denn davon kann wahrlich keine Rede sein, vor allem aber, als sei der Hass auf das andere und vermeintlich Fremde nur unter Neonazis zu finden und auch ausschließlich dort zu bekämpfen. Deswegen dürfen wir uns nicht mit den juristischen Bemühungen begnügen. Entscheidend ist das gesellschaftliche Beharren auf Antworten. Wir Bürger sind nicht so machtlos, wie wir es uns manchmal selbst einreden. Wir können Justiz und Politik Fragen stellen, auf Ungereimtheiten aufmerksam machen, Strafanzeigen gegen bekannt oder unbekannt erstatten und somit verhindern, dass Aktendeckel voreilig geschlossen werden. Wir können alleine arbeiten oder uns in Initiativen zusammentun. Und wir haben Vorbilder. Genannt sei die Uriallo-Initiative aus Dessau, die sich beharrlich geweigert hat, die polizeiliche Erzählung zu glauben, der gefesselte Jallo habe sich 2005 selbst in einer Polizeizelle angezündet. Der Unermüdlichkeit dieser Menschen ist es zu verdanken, dass jetzt, 13 Jahre nach seinem Tod, die Staatsanwaltschaft von einer möglichen Tat Dritter spricht, wobei nach Lage der Dinge dafür nur Polizisten in Frage kommen. Im NSU-Komplex haben sich Initiativen wie NSU-Watch gebildet. Ich empfinde allergrößten Respekt vor den Menschen, die sich dort engagieren. Sie haben bereits jetzt viel für Aufklärung und Transparenz geleistet. Die Dinge können besser werden, aber sie werden es nicht von selbst. Unsere Demokratie ist zu verletzlich, um sie Politikern allein zu überlassen. Unser Rechtsstaat ist zu kostbar, um seinen Schutz alleine Juristen und Polizeibeamten anzuvertrauen. Vom NSU kommen wir zum deutschen Lagersystem. Hierzu hat die Analyse und Kritik vom 21. August diesen Jahres Themenschwerpunkt und dieser nennt sich die Renaissance der Lager. Und hier wollen wir euch einen Artikel vorstellen und dieser heißt: Die Ankerzentren setzen eine deutsche Tradition der Ausgrenzung fort und rufen deren Ursprünge ins Gedächtnis. Das 20. Jahrhundert ist vielfach auch als das Jahrhundert der Lager bezeichnet worden. Diesseits von den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern und stalinistischen Gulags lenkt dies den Blick auf gegenwärtige Lager. Gerade in Bayern kommen derzeit Zweifel auf, ob das Lager als Instrument der Ausgrenzung, der Isolation und zwangsweisen Vergemeinschaftung ausgedient hat. Während andere Bundesländer zögern, hat Bayern zügig die sogenannten Ankerzentren eingeführt. Ein Landesamt für Rückführung soll die Abschiebung aus diesen Lagern heraus beschleunigen. In der deutschen Geschichte hatten Lager immer die Funktion, Menschen auszusondern und sie auf eine Rolle als Fremdkörper zu reduzieren. Dabei hilft das Lager, die Abgrenzung von der üblichen Wohnbevölkerung, diese Fremdheit und auch Bedrohlichkeit der Insassen erst herzustellen. Mit Blick auf die Konzentrationslager Nazi-Deutschlands wird oft gewarnt vor der leichtfertigen Verwendung des Begriffs. Doch Lager gab es schon vor dem Nationalsozialismus und es gibt sie auch danach. Wolfgang Wippermann hat schon 2015 deutlich auf Parallelen zwischen der Einrichtung von Abschiebelagern in der Weimarer Republik und den bayerischen Lagern für Flüchtlinge aus den Balkanstaaten hingewiesen. Parallelen, die sich nicht darin erschöpfen, dass das bayerische Lager für osteuropäische Juden und das Ankunfts- und Rückführungszentrum Manching-Ingolstadt ebenfalls in Ingolstadt errichtet worden ist. Manching ist jetzt der Sitz des Bayerischen Landesamts für Abschiebung und das größte Ankerzentrum Bayerns. Schon in den 1920er Jahren wurden, erst von der bayerischen Regierung, dann auch unter preußischen Innenministern, die ersten Konzentrationslager in Deutschland errichtet. Sie dienten der Aussonderung von Juden aus Osteuropa. Ein erstarkender Antisemitismus schürte Ängste vor der jüdischen Einwanderung. Die Lager dienten dazu, die Einwanderer abzuschieben. Anlässlich der Schließung des preußischen Konzentrationslagers in Cottbus-Sihlow machte der SPD-Innenminister Karl Severing eine Feststellung zum Zweck der Einrichtung, die erschreckend aktuell klingt. Das Lager habe zur Aufnahme jener Ausländer gedient, die abgeschoben werden sollen, aber aus mehreren Gründen nicht abgeschoben werden können. Tatsächlich gibt es, betrachtet man die Lager, ihre Strukturen, die zu ihrem Unterhalt notwendigen Bürokratien, das durch die geschaffene Verhältnis von innen und außen, einige Parallelen in der deutschen, auch der bundesdeutschen Geschichte. So waren es vor allem die oft auf Firmengelände errichteten Baracken für NS-Zwangsarbeiter, die in den 1950er Jahren als erste Unterkünfte für angeworbene Arbeitsmigrantinnen aus Südeuropa genutzt wurden. Die verstärkte Zuwanderung von Geflüchteten Anfang der 1990er Jahre, ebenso wie im Sommer 2015, wurde in der Bundesrepublik als Problem wahrgenommen, auf das mit der forcierten Unterbringung von Asylsuchenden in provisorischen Unterkünften, Baracken und Containerlagern reagiert wurde. Durch Brandanschläge auf diese Unterkünfte und ihre BewohnerInnen bekamen in den 1990er Jahren aber auch die daran geknüpften politischen Debatten um eine Einschränkung des Asylrechts und die Unterkünfte oder Lager eine Schlüsselrolle in der Diskussion um Asylrecht und Asylpolitik. Führten sie doch den BewohnerInnen der Bundesrepublik lokal und weithin sichtbar die Präsenz von Geflüchteten vor Augen. Tatsächlich waren die Unterkünfte für Asylsuchende Anfang der 1990er Jahre keine neue Einrichtung. Die Lagerunterbringung von Asylsuchenden ist nur die vorläufig letzte Phase einer Tradition, MigrantInnen bevorzugt in Lagern oder lagerähnlichen Wohnformen einzuquartieren. Viele Zwangsarbeiterlager des Nationalsozialismus wurden Unterkünfte für Vertriebene und Flüchtlinge. Auf sie folgten oft Wohnungslose, Gastarbeiter und schließlich wieder Flüchtlinge. Ein wesentlicher Wandel fand in den 1970er Jahren statt, bedingt auch durch den Anwerbestopp von Gastarbeitern 1973 holten zahlreiche ArbeitsmigrantInnen ihre Familien nach und verließen die Gastarbeiterlager. Dieser Prozess wurde sozialpädagogisch unterstützt und begleitet. Mit der Anwesenheit von Kindern mussten erste Schritte einer Integration der MigrantInnen in die westdeutsche Gesellschaft getan werden, die Geburtsstunde der Ausländerpädagogik. Der Zuzug von migrantischen Familien in die Städte war auch ein Auszug aus den Arbeitslagern. Etwa zur gleichen Zeit begann die Diskussion um Flüchtlinge und ihre Unterbringung in Sammellagern. In den frühen 1980er Jahren wurde der Begriff Sammellager fallen gelassen zugunsten des euphemistischen Wortes Gemeinschaftsunterkunft. Zugleich wurde die systematische Unterbringung von Asylsuchenden in diesen Unterkünften vorgeschrieben. Die Unterbringung von ArbeitsmigrantInnen in den 1950er und 1960er Jahren sowie die Unterbringung von Asylsuchenden in den 1990er oder ab 2014 war eine jeweils zu Anfang höchst provisorische Angelegenheit. In beiden Fällen spielt die Notwendigkeit der schnellen Unterbringung einer großen Zahl von EinwanderInnen eine Rolle. Für die Unterbringungsweise und vor allem die Kontinuität der Lagerunterbringung ist dies ein wichtiger, aber letztlich nicht ausschlaggebender Faktor. Standen die Unterkünfte für Gastarbeiter noch vor allem unter dem privatwirtschaftlichen Verdikt, dass die Lager vor allem günstig und nah am Arbeitsplatz gelegen sein sollten, so verkehrt sich dies bei der Unterbringung von Geflüchteten ins Gegenteil. Auch in den 1990er Jahren und mit den steigenden Flüchtlingszahlen seit 2014 folgte die Unterbringung oft der Notwendigkeit, Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu verschaffen und sie zu versorgen. Zugleich aber ist die Unterbringung in Sammellagern eine Maßnahme der Ausgrenzung. Für Flüchtlinge werden, eine Erfindung der 1990er Jahre, besonders abgesenkte Leistungen festgeschrieben. Es wird, obwohl dies nachweislich teurer und schlechter ist, eine Versorgung vorrangig mit Sachleistungen verordnet. Geflüchtete unterliegen einer Residenzpflicht. Sie dürfen in der ersten Zeit die Grenzen der Stadt oder des Landkreises, in dem sie untergebracht sind, nicht überschreiten. Sie unterliegen Arbeitsverboten. All diese Maßnahmen und ihre Kontrolle setzen die Unterbringung in großen Sammellagern voraus. Während seit den 1990er Jahren viele dieser bewusst als Ausgrenzung praktizierten Maßnahmen wieder aufgehoben wurden, erleben wir gerade eine Renaissance der Repressalien. Die bayerische Ankerzentren führen viele der Maßnahmen wieder ein, die sich in den vergangenen Jahren als integrationsfeindlich und schädlich erwiesen hatten. Die bayerische Landesregierung hat zum 1. August 2018 alle Erstaufnahmeeinrichtungen in sogenannte Ankerzentren umgewandelt. Die Innenminister Seehofer und Herrmann stellen dies als notwendige Entwicklung dar. Die Präsenz verschiedener Behörden soll für schnellere und effizientere Verfahren sorgen. Das wurde von den Medien auch so aufgenommen und nur selten hinterfragt. Ob man im Zeitalter der Digitalisierung Beschleunigung herstellt, wenn die Behörden ihre Büros nebeneinander haben, ist nur eine der Fragen, die sich hier stellen. Zudem haben die meisten sogenannten Ankerzentren eine Reihe von Zweigstellen, an denen die Behörden mitnichten vor Ort sind. So ist zum Beispiel die gesamte Erstaufnahme München eine Zweigstelle des Ankerzentrums Manching, mitsamt ihren Dependancen in Waldkraiburg, in Fürstenfeldbruck und sogar in der Abrahamskaserne in Garmisch. Alles vor Ort? Ausgrenzung statt Integration. Das vorrangige Ziel der Ankerzentren ist die Ausgrenzung. Schon früh hat die CSU in Bayern erkannt, dass die Hilfs- und Integrationsbereitschaft der Bevölkerung in Bayern groß ist und dass sie dem Ziel der Abschreckung zuwiderläuft. Die Ankerzentren sollen so vor allem eins, die vielfältige und starke Unterstützung für Flüchtlinge in Bayern austrocknen. Sehr richtig hat der damalige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer den Satz geprägt, das Schlimmste sei ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über 3 Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. So hat Bayern schon 2015 die Ankunfts- und Rückführungszentren in Manching und Bamberg aufgebaut, die jetzt als Modell der Ankerzentren dienen. Im Januar 2016 hat Bayerns damalige Sozialministerin Emilia Müller die Richtung vorgegeben, nach der die dezentrale Unterbringung zugunsten großer staatlich kontrollierter Lager zurückgefahren werden soll. Abschottung statt Unterstützung. In diesen großen Lagern, die jetzt als Ankerzentren propagiert werden, sollen Ehrenamtliche nicht Fuß fassen können. Allein die abschreckende Gestaltung der Lager und das abweisende Personal der Sicherheitsfirmen verhindern, dass sich Ehrenamtliche finden, die sich in diese Lager hineintrauen. Andere, auch Beratungsangebote, dürfen nur vor den Toren der Ankerzentren Kontakt zu den Flüchtlingen suchen. In den Lagern, so das Konzept, soll alles unter der Regie von Behörden stattfinden. Verfahrensberatung im Ankerzentrum soll künftig durch Angestellte des Bundesamtes, nicht durch Dritte, stattfinden. Unabhängige Beratung, wie sie die Wohlfahrtsverbände anbieten, wird dadurch überflüssig und hinausgedrängt. Systematisch wird Flüchtlingen der ihnen zustehende Barbetrag gekürzt oder gestrichen. So bekommen Flüchtlinge in den Ankerzentren Bamberg oder Donauwörth Fahrkarten für den Nahverkehr. Dafür wird ihnen der Barbetrag gekürzt. Die Geflüchteten werden kein Geld haben, um in den nächsten Städten eine gute anwaltliche Vertretung zu finden. Stattdessen gibt es im Ankerzentrum eine Rechtsangestellte, da kann ein Flüchtling selbst seine Klage einreichen. Hilflos und schutzlos sind die InsassInnen in den Ankerzentren ausschließlich mit Behörden und Behördeninteressen konfrontiert. Der Rechtsstaat ist in diesen Lagern nur noch Fassade. Es ist nicht schwer vorherzusagen, dass unter diesen Bedingungen die Anerkennungsquoten drastisch in den Keller fallen werden. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon bislang bieten die Behörden den interessierten Medien Sammeltermine an, an denen JournalistInnen unter Behördenbegleitung durch die Lager geführt werden. Unbeaufsichtigt mit Flüchtlingen sprechen ist da nicht möglich. Stattdessen bekommen die Medien von Ausländerbehörde und Bundesamt zu hören, wie gut alles organisiert ist. Schnelle Verfahren, schnelle Entscheidungen, schnelle Konsequenzen. Wer will dagegen schon etwas sagen? Betrachtet man die Einzelfälle, sieht die Sache anders aus. Die InsassInnen leiden unter der Unsicherheit, unter allnächtlichen Abschiebungen durch große Polizeiaufgebote, unter den Schikanen und der fehlenden Privatsphäre. Ankerzentren sind der Versuch, mitten in Deutschland urbanische Verhältnisse einzuführen, Internierungslagern, in denen die Geflüchteten den Behördenwillen und den Behördeninteressen unterworfen sind, ohne dass Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit Unterstützung leisten können. Aus diesen Ankerzentren soll es einen Königsweg geben, der herausführt, die Rückkehr oder Rückführung. Anerkennung, Integration und Unterstützung sind in diesen Zentren nicht vorgesehen. 1920 Reloaded. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Tschö.